ImproNews Podcast, der Podcast von impronews.de. Hallo, ihr seid bei Herzblut freier Szene, der Berliner Runde. Und ihr hört uns auf 88,4 MHz in Berlin oder 90,7 MHz in Potsdam, jeweils UKW. Oder im Stream auf fr-bb.org, was für Freie Radios Berlin-Brandenburg steht. So, da haben wir alles zusammen. Hallo Thomas. Hallo Marco, schön, dass wir mal wieder miteinander sprechen über diese Wellenlängen, nicht wahr? Ja, es sind viele positive Wellen unterwegs, die uns verbinden und dann hinausstrahlen. Das finde ich auch ausgesprochen schön. Ja, der März steht vor der Tür. Festivalmonat genau. In Berlin, zumindest was uns betrifft. Der Frühling bringt immer Festivals für Impro mit nach Berlin. So, dass die Gäste, die dann kommen, auch Berlin von der schönsten Seite sehen können. Das ist doch ganz nett. Und da gibt es genau zwei, die wir da bearbeiten wollen. Nämlich einmal das Festival mit dem schlichten Namen Impro. Und das wird von den Gorillas ausgerichtet, findet an diversen Tagen statt. 16. bis 22. März, also fast eine Woche. Genau. Ja. Und danach haben wir noch den Berliner Impro-Marathon. Der findet am 28.3. statt. Und der geht nur 9 Stunden dieses Jahr. Ja, also eigentlich geht er 10 Stunden. Aber das ist auch Zeitumstellung, also 9. Damit verwirren wir sie alle. Der schnellste 10 Stunden. Ja. Der schnellste 10-Stunden-Marathon der Welt. Das wird auf jeden Fall sehr lustig, weil ich denke, wir müssen uns in dieser Zeitumstellungsstunde was ausdenken. Ja, denke ich auch. Also zumindest wird ein gemeinschaftliches Vor- und Zurückspringen vielleicht so. Wir machen den Time-Jump. To the left. Aber gut, nehmen wir die Leute erstmal mit, damit die wissen, worum es geht. Fangen wir doch mit dem Gorillas Festival an, weil das fängt ja schon am 16. März an und wird ausgerichtet von den Gorillas, also der Berliner Impro-Theatergruppe, die Gorillas. Und das ist ein Festival, das gibt es schon sehr, sehr lange. Eins der ältesten Impro-Festivals in Deutschland. Und werden deswegen volljährig. Ja, sie werden 18. Wahnsinn, ne? Ja. Und bieten wie immer ein breites Programm an Gästen und an Theater. Sie sagen auch, sie werden Deutschlands biggest Festival of Improv Theater. Das kann durchaus sein, also ein großes Programm. Was dieses Jahr ein bisschen anders ist, es geht an einem Montag los. Normalerweise ging es immer Freitag los, über 2 Wochenenden. Diesmal gibt es das Hauptprogramm nur, Anführungsstriche, eine volle Woche, 7 Tage. Ja, also das mit dem größten Festival, denke ich auch, dass es stimmt, aber es ist natürlich schade, dass die Messgröße da nicht genannt wird. Aber ich würde mal sagen, von Zuschauern mit ziemlicher Sicherheit und auch, also vielleicht auch von der Anzahl Shows und so Teilnehmern, wobei da andere vielleicht auch groß sein könnten. Aber ich glaube, insgesamt von der Bedeutung her ist es eins der prägenden Festivals für ganz Europa. Weil die Leute, die hier hergeholt werden, die reisen danach auch noch weiter durch Europa, weil die zum Teil sehr weit von weit her kommen, bringen also verschiedene Stile immer mit. Und davon profitieren dann alle, dass hier so ein wahnsinnig toller Cast immer am Start ist. Also um mal da ein paar Zahlen zu nennen, 20 Künstlerinnen aus 11 verschiedenen Ländern plus 9 SpielerInnen von den Gorillas und sie werden 14 Vorstellungen unter anderem im English Theater, im Meringhof-Theater und in ihrem Haus- und Hoftheater, dem Ratibor, spielen. Also das ist eine ganze Menge Holz, was da in der Woche abgearbeitet wird und es gibt Abende, da laufen 3 Shows parallel. Das kommt tatsächlich ja an dem Dienstag und zum Beispiel auch an dem Freitag und am Samstag vor. Also da ist ziemlich viel los. Und das ist auch immer ganz schön, weil man da relativ viel Unterschiedliches zu sehen bekommt. Ist auch für die Spieler, finde ich, immer ganz schön, weil sie teilweise Shows nicht einmal nur am Abend, sondern zweimal hintereinander spielen können und somit so ein bisschen auch sehen, was kann sich verändern, was ist ein bisschen anders. Und es ist auch schön, manchmal so eine Show an zwei Abende hintereinander zu sehen, um einfach ein bisschen die Entwicklung mitzubekommen. Und da hat man dieses Jahr ja auch die große Chance. Es gibt ja eine Serie im Festival von den Gorillas. Genau, es gibt also jedes Jahr ja so ein Hauptschwerpunkt. Und der Hauptschwerpunkt in dem Jahr ist Throne, ein Format von Randy Dixon aus Seattle, der also auch ein wohlbekannter Impro-Gast bei dem Festival ist. Der ist fast immer schon da, hat große Fangemeinde. Und der inszeniert da tatsächlich so Game of Thrones trifft William Shakespeare an fünf Abenden. Ja, das tatsächlich nennt sich dann auch Folge 1, 2, 3, 4, 5. Geht also durch, kann man sich hier Binge-Watching betreiben, aber sicherlich auch so gedacht, dass man da ab und zu mal einsteigen kann, ohne. Ja, das wissen wir leider nicht, weil es geht nicht daraus hervor, ob die in irgendeiner Weise aufeinander aufbauen oder nicht. Also vor ein paar Jahren gab es die Hoffmanns, das war so eine Familiensaga, die baute tatsächlich aufeinander auf. Da war ein Chronist, der hat immer den Inhalt mitgeschrieben, das haben die Spieler dann zu lesen bekommen und auch die Zuschauer an jedem Tag, sodass man da so ein Update hatte, wann man einsteigt. Wie es jetzt hier ist, wissen wir nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es fünf komplett eigenständige Shows sind. Also, aber beides ist denkbar. Wir werden das mal versuchen, noch rauszubekommen, oder? Ja. Es wäre schon spannend zu wissen. Ja. Und das ist so der Hauptschwerpunkt. Und das ist ja die Volljährigkeit, 20 Jahre sind sie jetzt auch schon, also Randy Dixon seit 20 Jahren war das erste Mal zu Besuch auf dem Festival, ist also schon alles lange gewachsen und ich glaube, das zeigt sich dann oft auch in der Qualität der Shows, also sind sehr viel spannende Sachen dabei. Gibt's was in den Shows, was dich am meisten interessieren würde? Also Game of Thrones habe ich ja relativ lange und ausführlich schon selber gespielt. Ja. Also ich weiß nicht, was wir so hatten, aber so um die 10 Shows hatten wir auch. Und ich fand auch eine sehr schöne Umsetzung davon. Trotzdem würde mich natürlich ein paralleler Ansatz dazu auch interessieren. Und sonst vielleicht gehen wir lieber mal so die Sachen durch, anstatt da jetzt so einzelne rauszupicken, oder? Also guter Plan. Fangen wir einfach vorne an. Montag, es geht mit im Ratibor-Theater Aschaftny und John versus Improv. Da die aus Amerika sind, muss man wahrscheinlich Aschaftny und John sagen. Möglicherweise. das sind zwei, die haben die erste schwarze Impro-Gruppe in Minneapolis gegründet und dann auch einen Festival da draus gemacht, das Blackout Festival. Und sie beschäftigen sich da eben tatsächlich genau mit der Präsenz von Schwarzen, die relativ wenig in Staaten auch auf Improbühnen zu sehen sind. Also ich glaube, die sind also unterdurchschnittlich von der Gesamtzahl, genau. Ja. Das ist natürlich wahnsinnig spannend, einfach für so kleinere Gruppen auch den Platz zu schaffen und sich da auch auszutauschen. Und das bringen die halt nach Berlin. Und es ist wohl eine Mischung aus Ernst und Comedy und es hört sich wahnsinnig gut an, was die beiden da so als Duo machen. Ja. Und in der zweiten Hälfte haben sie da noch ein paar Gäste mit dazu Ja. Dazugeladen, auch tatsächlich europaweit, wenn ich das so richtig sehe, mit Juž aus Slowenien und Lee White. Ja, gut, der Gela, ist jetzt Berliner. Gela Lorette ist Kanada. Ja, genau. Stimmt. Also tatsächlich auch da nochmal bunt. Interessanterweise sind ja ethnische Minderheiten in den Gesellschaften oft selten vertreten. Also ich warte ja immer auf die große türkischsprachige Impro-Gruppe hier in Berlin, weil es ist ja eine riesige Bevölkerungsgruppe und eine riesige Community hier, aber irgendwie taucht immer keiner in meinem Radar auf. Vielleicht gibt es welche, aber gesehen habe ich noch niemanden. Ja, da gab es immer mal Rumfragen auf Facebook, ob jemand mal irgendwas kennt oder gehört hat oder so, aber es ist da wirklich nichts uns bekannt. So, was ja nicht viel heißen muss, aber na, sagen wir mal, das ein oder andere begegnet uns schon. Ja. Und das ist aber auf der anderen Seite, finde ich, ganz spannend. Das ist sicherlich ein amerikanisches Problem, dass bestimmte ethnische Minderheiten in Impro nicht so vertreten sind. Die Diskussion kenne ich zum Beispiel auch aus San Francisco. Aber das betrifft uns wahrscheinlich auch. Also ich frage mich, ob das so ein weißes Bildungsbürgertumsthema ist, dass wir zu viel Impro machen oder nicht. Sehr spannend. Ich finde das sehr interessant und würde ja, das gerne sehen. Ja, letztendlich ist Impro ja auch eher was aus der Mittelschicht. Ja. Tja, da kommen natürlich gleich so die sozialen Ungerechtigkeiten schlagen da voll durch. Ja. Ja. Und also nichtsdestotrotz, wir haben ja in Berlin Impro-Gruppen, die in Französisch, Englisch und Italienisch spielen und Spanisch. Ja. Also für die gibt's da offensichtlich genug Reichweite. Ja. Wir warten weiter. Genau. Und unterstützen jeden, der möchte. Absolut. Ja, vielleicht das noch, also alle diese Shows, die internationalen sind auf Englisch, aber meist in so einem einfachen Englisch, dass man das tatsächlich mit einem soliden Schulenglisch hat man da sehr viel Spaß dabei. Also das ist eigentlich sehr niedrigschwellig, was da passiert, weil auch gerade die Gäste, die dann eingeladen werden, meist nicht so, also wenn, gut, die beiden sind jetzt aus den USA, aber dann für den zweiten Teil zum Beispiel sind dann auch Leute dabei, deren Muttersprache nicht Englisch ist und da kann man oft sehr gut folgen, finde ich. Also wesentlich besser, als wenn man nur einen englisch gesprochenen Text verfolgen würde. Ja, also sehe ich auch so. Also wir haben, ja unter anderem ist ja auch ein Ensemblemitglied aus London, von Austintaneous, Charlotte Gittens. Und Austintaneous, das habe ich mir auch angeguckt in London, also im Stil von Jane Austen. Ja. Und das ist halt ein Englisch, das ist dann schon hart für mich gewesen. Ja. Und das spielen die super, ohne Frage, aber da verliert man was. Also das wird hier auf dem Festival deutlich einfacher. Ja, deswegen versuche ich da immer so ein bisschen Ängste abzubauen und das mal zu sagen, weil das hilft. Klar, also wenn ich jetzt in einen improvisierten Shakespeare gehen würde oder so, da sieht das schon anders aus und sicherlich, wenn jemand hier ins deutsche Theater mit einem soliden Schuldeutsch geht und schaut sich Heiner Müller an oder so, da sitzen wir ja ein bisschen schon drin und hören Deutsch als Fremdsprache zum Nachdenken. Also von daher, einfach nochmal zum Sagen, man kann da durchaus hingehen und versteht da sehr viel, also gerade weil das alles gespielt ist und eben auch im Moment entsteht. Ja. Springen wir auf dann, Dienstag. Genau, da fängt es mit Throne an, Episode 1, im English Theater, wo irgendwie alle Episoden spielen. Ja. Und die gehen dann, glaube ich, durch Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag. Also da habt ihr die freie Wahl, wann ihr das euch anschaut oder sogar öfter. Genau, da kann man richtig durch binge-watchen. Ja. Und dann gibt's im Ratibor gute Wahl. Das hört sich für mich ganz klar nach einer Superszene an. Also vier Runden, vier Stories und es wird immer eine rausgewählt. Ja, kann man sicherlich machen mit diesen Supergästen. Wird das toll. Unterhaltsam, ja. Ja. Der Mittwoch bietet dann plötzlich drei Shows. Im Mehringhof parallel zu Throne gibt es Games, das No Man is Omen, würde ich sagen. Da gibt es alles, was das Impro Game, was die Impro-Wiki an Games verzeichnet, wahrscheinlich zum Spielen mit 6 Spielerinnen aus dem Festival. Aber das ist immer ganz schön, finde ich auch, weil hier dann auch verschiedene Kulturen und auch wie Games in verschiedenen Ländern gespielt werden, da gibt es ja durchaus auch Unterschiede, aufeinandertreffen. Das kann sehr, sehr spannend sein. Also für den Langform-Gucker ist dann eher Thrones was, und wer kurzweiliges und sicherlich sehr lustiges Impro-Theater leben will, der ist da bei den Games gut aufgehoben. Aber es gibt noch was im Ratibor. Genau, Every Brilliant Thing von Kitas Campus. Das ist eine Kindergartengruppe, oder? Kitas Campus? Nein. Wahrscheinlich eher nicht. Es ist ein Solo eines Litauers. Und das ist, glaube ich, tatsächlich gescriptet. Soweit ich das weiß, es ist nämlich auch in litauischer Sprache mit deutschen Übertiteln und in Unterstützung mit dem Litauischen Kulturinstitut. Aber den haben sie sich extra eingeladen, und da vertraue ich den Festivalmachern, dass das auch ausgesprochen sehenswert sein wird. Ja, ist auf jeden Fall was Besonderes, und ja, toll. Das finde ich ja immer an solchen Festivals, da passieren also Sachen, die man sonst nicht sehen würde, und da ist bestimmt so eine kleine Perle. Kann man jetzt von vornherein kaum sagen, aber klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, dann haben wir am Donnerstag auch was Schönes, was das Festival macht, nämlich die machen da Podiumsdiskussionen eigentlich relativ regelmäßig, wo sich die Künstler tatsächlich einfach zu den Themen, die sie gerade bewegen, auch äußern. Und in dem Falle ist es Political Correctness und Zensur im Impro und in anderen Künsten. Das steht noch in Klammern. Und da gibt es sowohl einen Moderator, nämlich einen Journalist von der City, Friedhelm Teike, und dann sind da ein Amerikaner, ein Tscheche und Inbal Lori aus Israel, um darüber zu diskutieren. Und ich finde, das ist durchaus auch was in der Impro-Szene sehr stark diskutiert wird. Da gibt's halt den amerikanischen Ansatz. Da wird sehr, sehr viel auf Political Correctness Wert gelegt. Und zwar in dem Sinne auch, dass es verboten ist, eine andere ethnische Rasse zu spielen, ein anderes Geschlecht zu spielen. Selbst wenn man heterosexuell ist, darf man nicht homosexuell spielen und umgedreht. Also sehr, sehr starke Einschränkungen, die da allgemein akzeptiert so sind. Also man darf nur das spielen, was man selber ist. Hm. Und das finde ich, ist zumindest sehr stark zu hinterfragen, ob das dann der richtige Weg ist. Ja, und das ist tatsächlich auch spannend, weil natürlich auch mit Lada Čarda aus Tschechien auch jemand dabei ist, der sozusagen auch noch diesen Ostblock-Thematik wahrscheinlich mitbringt, was ja tatsächlich freie Künste nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ja ein ganz großes Thema ist, aber da gibt es ja auch immer wieder Bewegungen, sowas einzuschränken. Und mit Inbal aus Israel, da gibt es ja auch tatsächlich ganz klare, ja, also auch hier in Deutschland ganz klare Grenzen, die sie auch selber zieht. Also ich finde das eine ganz spannende Auseinandersetzung. Überschreitet, nicht nur zieht. Also sie spielt ja ein Format mit einem Libanesen, und der macht das tatsächlich, wenn das rauskommt, wird er ins Gefängnis geworfen. Ja. Also sie lehnen sich da wirklich weit aus dem Fenster und sagen, das ist uns egal, wir machen das trotzdem, was großartig ist. Ja, aber dafür ist die Kunst da, nicht wahr? Um Grenzen auszuloten und zur Not zu überschreiten. Aber es braucht eben diese Diskussion darüber, um dann zu gucken, wohin bewegen wir uns da. Und Improvisation und künstlerische Freiheit ist ja oft ein Thema, was ich auch sehr spannend finde, weil der Spieler auf der Bühne ja immer Autor und eben auch Regisseur dessen ist, was passiert, und damit auch eine gewisse Verantwortung trägt, aber eben auch, ja. Gleichzeitig soll man aber auch im Moment sein und sich erstmal nicht zensieren. Das ist also auch ein Hauptbestandteil von Improvisation. Und da stehen sich auf einmal zwei Sachen gegenüber, die sich eigentlich ausschließen. Und das ist genau das Spannungsfeld, in dem eben diese Diskussion auch existiert und wichtig ist. Und deswegen spannendes Thema. Ich hoffe, wir können das irgendwie. Es gibt hinterher irgendeine Aufzeichnung, dass man sich das mal anschauen kann. Ja, das also ist schon 16 Uhr. Das kann man tatsächlich an dem Donnerstag nachmittags machen, sich einmal die Politik um die Ohren schlagen lassen und dann um 20 Uhr immer noch ins Impro gehen. Entweder zu Wieder Thrones, Episode 3, oder dem Improvision Song Contest. Das ist tatsächlich auch ein Impro-Festival Dauerbrenner. Den haben wir schon öfters Evergreen. Auf dem. Ja. Aber auch ein schöner. Also ich weiß gar nicht, in den letzten Festivals bestimmt 2 oder 3 oder 4 solche Song Contests gesehen. Und das ist immer ein Heidenspaß fürs Publikum. Da wird natürlich dann auch in Landessprachen gesungen und in verschiedenen Genres. Das ist, finde ich, sehr spannend. Braucht man nicht viel zu sagen. Wer auf improvisierte Songs steht und einen guten Abend haben möchte, sollte ins Mehringhof-Theater gehen an dem Donnerstag. Da finde ich tatsächlich auch, um mal die Gorillas als heimausrichtende Gruppe zu erwähnen, da zeigt sich ganz oft, dass die halt in Sachen Songs und Gesang absolut Weltspitze sind. Also das ist fantastisch, was da geboten wird. Und die sind ja nur ein Teil davon, aber das also ich fand das auch immer sehr, sehr kurzweilig. Sehr schön. Und weil es so kurzweilig ist, gibt's das am Freitag nochmal. Das ist auch nett, da kann man zum Beispiel beides machen. Einen Tag Thrones sehen und an dem nächsten Tag den Song Contest oder umgekehrt oder beides zweimal, aber gleichzeitig alles geht nicht. Ja. Es gibt noch eins an dem Freitag, wieder 3 Shows parallel und zwar King of Games. Ja, und wer hätte das gedacht? Nochmal Games. Ja, diesmal also eher in einem Wettkampfformat. Ja. Ein sehr, aber auf Deutsch diesmal, ein Spielformat, das findet tatsächlich auf Deutsch statt. Michael Wolf ist da der MC und hostet das von den Gorillas. Und ja, klingt nach, also so eine Art Mini, wie soll man es beschreiben, ein Mini Maestro. 3 Spieler und wer wird auch, irgendjemand wird am Ende König sein oder Königin. In deutscher Sprache. Und dann sind wir schon am Samstag. Da gibt es den nächsten Klassiker des Impro-Festivals. Gorilla Barbara. Ja. Genau. Erwartet in ihrer Bar. Und da geht es wieder um Singen. Aber das ist ein sehr schönes Format. Sehr gefühlvoll und irgendwie sehr ruhig. Also im Gegensatz zum Contest, wo es dir darum geht, wer hat das beste Lied gesungen, welches Land kommt weiter, geht es hier eher um Atmosphäre. Und das ist sehr schön. Das habe ich auch gesehen vor einigen Jahren als Format. Und Barbara macht das auch als Host immer sehr, sehr angenehm. Genau. Und Barbara ist sicherlich auch eine der Gründe, weshalb ich die Gorillas als weltführend da betrachte, weil also sie ist eine ganz fantastische Sängerin auch. Ja. Und kann auch ganz viel an Genres und so. Das hat ja sowas wie so einen leichten Jazzabend, finde ich, Barbaras Bar. Das ist ganz schön. Sehr empfehlenswert. Dann gibt's die letzte Runde Thrones an dem Samstag und es gibt noch ein anderes Format im Ratibor, Cello meets Impro. Und ja, dass das Cello ein tolles Musikinstrument ist, da brauchen wir, glaube ich, nichts dazu sagen. Aber hier improvisiert eine Cellistin, und zwar Asia Krützig. Das ist aber auch schwierig, dass es immer so komplizierte Namen sind. Ja. Eine Cellistin. Und mit Loopmaschine und so weiter und so fort. Es sollen sphärische Klänge entstehen. Genau. Und daraus sich dann Szenen entwickeln und Abenteuer. Wieder in Englisch, also das wieder mit internationalem Cast. Klingt auch sehr spannend. Also hier ist für so ein bisschen die Musik der Inspirationsgeber für den Abend. Für mich schließt sich da auch der Kreis. Wir haben also bei unserem Game of Thrones improvisiert tatsächlich auch 2 oder 3 Mal mit einem Cellisten gespielt. Und das macht tatsächlich ein ganz anderes eine ganz andere Grundatmosphäre. Wenn ihr auch da euch mal dieses Intro, das berühmte, vorstellt, von einem Cello gespielt, das hat schon sowas düster vor sich hin sägendes. Das ist ganz grandios. Ja. Also das lohnt sich. Es endet das Festival, wie die meisten Festivals in den letzten Jahren geendeten, mit der Open Stage im Ratibor Theater. Da darf dann jeder auf die Bühne, der Lust hat. Und das ist immer auch ein schönes Happening für vor allem die Leute, die an den Biff Days teilgenommen haben, weil das wird es dieses Jahr auch wieder geben. Es gibt ein Rahmenprogramm zum Festival und die sogenannten Biff Days oder Biff Week. Da gibt es also Workshops und kann man Impro lernen vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Ja, also das ist ganz spannend. Also gerade Hard Topics ist eins, das ist mit dem Macher von der Improv versus die beiden gegen Improv, also ihre mit John aus den USA und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viel. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen, wer gerne Impro lernen möchte, lernen will. Und da kann man auf jeden Fall einen Workshop teilnehmen oder die ganze Woche sich aufmachen, wenn es noch Plätze gibt. Sehr empfehlenswert. Also ich habe das versucht in den letzten Jahren, wenn ich Zeit hatte, immer mitzumachen. Ich habe da viel gelernt. Auf jeden Fall. So, und jetzt vielleicht mal so als Gesamtblick da drauf. Wie findest du denn das Programm dieses Jahr? Ja, es ist natürlich ein bisschen kürzer als in den letzten Jahren. Ich finde das mutig, da mitten rein ein Format zu setzen und das durchzuspielen, also das Thrones-Format. Aber auch, es hat seine, wie soll man sagen, seine Standards, seine klaren Festival-Highlights, wie dem Musik-Contest oder Barbaras Bar. Und es hat eben auch seine Perlen, wie diese Solo-Geschichte. Also ich finde es sehr spannend. Es ist für jeden, glaube ich, was dabei. Und gut gemacht. Also weiß nicht, ob man hätte zu dem 18. jetzt noch mehr machen müssen, aber ich würde sagen, nein. Ich finde es ein sehr schönes Programm. Und ich ärgere mich, dass ich in der Woche einfach nicht da bin. Ja, in der Tat. Tja, also für mich ist es natürlich auch so ein bisschen so, man guckt sich dann so an, was gibt es denn jetzt so Sachen, die man noch gar nicht kennt. Und da dünnt sich das schon so ein bisschen aus. Das ist alles schon, oder vieles ist eben auch, sagen wir mal, so abgehangenes, gute Showkonzepte. Aber es ist vielleicht nicht das innovativste Jahr, was sie formatmäßig machen. Aber das hat dann überhaupt nichts zu sagen, ob die Shows deswegen weniger unterhaltsam sind oder sogar mehr. Und auch die Rückbesinnung auf Games oder so ist ja sowas, was in vielen Festivals eher nicht mehr passiert. Und finde ich auch ganz cool, dass das hier gemacht wird. Ja, das. Und natürlich haben sie auch ganz klar, also ich finde, sie setzen mit dem Eröffnungsabend am Montag eine echte Messgröße, sich mit Impro und der Auseinandersetzung sozusagen Rassismus und ja, die Fragen unserer Zeit, das ist als Auftakt auf jeden Fall eine klare Ansage. Und dann 5 Tage hintereinander ein Format zu spielen, das ist aber auch toll für beide Seiten eigentlich, wenn man es genau betrachtet, weil das machen sie, du hast es gesagt, mit den Hoffmanns haben sie das gemacht, aber das war ja fast schon installativ in dieser Markthalle, wo dann so viel unterwegs war. Und hier tatsächlich ein Theaterformat, konzentriert, 5 Tage hintereinander. Ich glaube, da wachsen natürlich dann auch die Spieler dran. Die können viel mehr sich entfalten. Und das kann sehr, sehr, sehr spannend sein. Und wir wissen beide, Randy Dixon baut sehr gute Formate. Der ist ein sehr guter Umsetzer von vor allem solchen Cinematic Longforms. Also ich verstehe deine, was du sagst, aber ich würde sagen, es ist schon auch ein Risiko, diese 5 Tage Throne da reinzusetzen. Und ich wünsche ihnen einfach, dass das klappt und dass die Leute darauf Lust haben, weil ich denke, das ist für beide Seiten ein unfassbar spannendes Experiment, 5 Tage hintereinander ein Format und wenn sie wirklich über Episoden gehen, auch weiterzuentwickeln. Ja. Ja. Geht hin. Schaut es euch an. Genau. Und dazu die Webseite noch zu nennen, improfestival.de. Ganz einfach. Einfach zu finden. Ja, das ist das erste Festival und wie gesagt, ich bin leider die gesamte Woche nicht da. Es ist so tragisch, aber es lässt sich nicht ändern. Ich werde hinterher nicht dazu sagen können, vielleicht müssen wir uns jemanden einladen, der viele Sachen gesehen hat und uns im April was davon erzählt. Ja, wäre eine gute Option, auf jeden Fall. Ja. Aber es kommt ja noch ein anderes Festival und da sind wir beide ja beteiligt, deswegen jetzt in eigener Sache als Standard-Disclaimer vorneweg. der Berliner Impro-Marathon. Genau. Freust du dich? Absolut. Wir werden 8, also sind schon noch etwas jünger. 10 Jahre entfernt von den Gorillas. Ja. Aber nichtsdestotrotz auch ein relativ großes Programm, was sich da wieder auf parallel 5 Bühnen abspielen wird. In der Brotfabrik sind wir nämlich immer zu Hause. Und das Charmante an der Brotfabrik ist, dass sie in der Lage ist, tatsächlich parallel 5 Bühnen zu bieten. Die sind nicht immer riesig, aber sie sind da. Bespielbar. Ja. Ja. Und man kann mit über 70 Leuten in einem Raum sitzen oder eben auch mal nur mit 20 oder 15. Aber diese Unterschiede machen es auch, finde ich, immer sehr spannend, weil es ja schon ein Unterschied ist, ob ich vor 30 Leuten zusammengedrängt oder eher mit mehr Platz vor 70 sitze. Also sehr, sehr spannend. Ja, Berliner Impro-Marathon, was ist die Idee? 10 Stunden? Ist, genau, 10 Stunden. Und dass aus allen aktiven Berliner Impro-Gruppen 1 oder 2 Spielerinnen da zusammenkommen und da spielen, was sie vorher noch nie gespielt haben. Ja, und wenn du das so behauptest, dann scheitern wir daran, weil es sind, glaube ich, jetzt wie viele Gruppen? 20? 24. 20 sind. 23, 24, irgend sowas. Ja. Und selbst das ist noch nicht alle Berliner Impro-Gruppen. Also, nee, das ist mal, also ja, das ist ein Drittel oder so. Aber das sind diejenigen, die ganz komplizierte Voraussetzungen erfüllen. Nein, aber ja, schon. Drei Jahre dabei und 8 Shows im Jahr. Ja. Sind relativ. Lust auf Marathon. Genau, klare Anforderungen. Und das erfüllen auch eine ganze Menge. Und dann haben wir daraus ein Ensemble geformt, was hoffentlich in der Genderverteilung 50-50 ist. Mhm. Also, aber annähernd wird es auf jeden Fall so sein. Was, glaube ich, auch die Berliner Szene ganz gut widerspiegelt. Ja. Und wir werden in 5 Sprachen zumindest Gruppen dabei haben. Es sind noch ein paar einzelne Leute mit noch weiteren Muttersprachen. Das ist also einmal eine spanische Gruppe, Berlin es Empro. Dann haben wir Italienisch, genau, Berlino, Italia, ja, Impro. Also B-I-I. Genau, dann gibt es Französisch gleich 2-mal. Einmal Liga, die Liga der Improvisation. Und zum anderen Berlin Fusion. Nee, Improfusion, genau. Ja. Ja, die Liga ist auch ganz spannend, weil die tatsächlich relativ viele Leute sind, also die auch immer wieder Workshops geben auf Französisch, Also das hätte ich auch nicht gedacht, aber wir haben eine sehr große französischsprachige Community und auch regelmäßig im Akut, glaube ich, ne? Genau. Matches spielen. Und das ist sehr spannend. Also das sind so sehr game-starke Spielerinnen auch. Ja, und beides, also bei den beiden französischen Teams ist es so, dass die Shows immer zweisprachig spielen. Also da wird tatsächlich immer hin und her geschaltet zwischen Französisch und Deutsch. Und dann wird das vorher ausgelost vor der Szene, wer jetzt in welcher Sprache die nächste Szene ist. Und das erwischt dann eben mal die Muttersprache und mal die erste Fremdsprache. Das ist auch eine ganz, ganz spannende Geschichte, die, glaube ich, nicht so häufig anzutreffen ist, dass das so konsequent gemacht wird. Und sie matchen auch mit den Italienern und den Spaniern. Und dann gibt's gleich drei Sprachen auf der Bühne. Ah. Also das, ja. Ich habe mich mit Denima unterhalten von Lieber, der in einem französisch-italienischen Show als Schiedsrichter, also Moderator-Schiedsrichter gespielt hat. Und das, sagt er, das war schon schwierig für alle, aber die Leute hatten riesen Spaß. Sozusagen, da ist jeder mal, egal mit welcher Muttersprache du aufgewachsen bist, du verstehst mal was und mal verstehst du alles und ist auf jeden Fall ein Heidenspaß. Und ich glaube, das ist auch genau das, was Impro ja kann. Wenn man sich darauf einlässt, kann das Leute, egal in was für einer Sprache oder, das macht ja auch das Gorilla-Festival, zusammenbringen und miteinander spielen lassen. Und das ist toll, dass die Leute hier in Berlin sind, in Berlin wohnen und eben auch an so einem Marathon teilnehmen können und teilnehmen. Und man einfach schauen muss, mit wem stehe ich gerade auf der Bühne? Versteht er mich nicht so gut? Und wenn er mich nicht so gut versteht, was muss ich dann tun, um mich verständlich zu machen? Also man ist ja da immer als Spieler selber gefordert und kann das ja schon auch variieren. Dann gibt's eben keine Goethe gereimte Deutschszene, sondern macht man halt was Pantomimisches oder. Also die Möglichkeiten sind da ja endlos und das finde ich sehr schön, weil das auch die Spieler auf allen Seiten herausfordert und Spaß macht, das zu verändern. Genau. Ja. Programmmäßig, achso, wir haben natürlich noch Scratch Theater vergessen, die dann in Englisch normalerweise spielen. Ich glaube, da sind aber auch Leute in dem Team mit ganz verschiedenen Muttersprachen. Ja. Und das dann auch eben eine ganze Menge Berliner, die mehr oder weniger gut Deutsch sprechen, je nach lokalem Slang. Ja, von Theatersport, wir können die Berliner einfach mal sagen, Theater und Probe, Tante Edma, dann die Raketos sind dabei, Paternoster und Notausgang, die Mafia-Pinguins, die sind zum ersten Mal dabei, wenn ich das richtig sehe, oder zum zweiten Mal, glaube ich. Zweiten Mal, ja. Die Ionen, die Improvisionäre, die sind ja auch in der Brotfabrik beheimatet. Für die ist das so ein bisschen Hausfestival. Die Schmetterlings, dann eine Nicht-Berliner Gruppe. Nein, gehen wir erstmal die Berliner durch, dann machen wir die nicht aus Berlin sind. Freiwild, auch schon seit Anfang an mit dabei. Foxy Freestyle, die in der Kulturbrauerei unterwegs sind. Die verstörten Wunschkinder. Club der Impronäre. Genau, und Club der Impronäre. Das sind die Berliner. Und dann gibt es zwei Gruppen, die tatsächlich nicht aus Berlin sind dieses Jahr. Impro-Theater Potsdam, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen, keine Berliner, sonst nehmen die Potsdamer einem das übel. Ja, aber es ist noch S-Bahn-Ring, also das ist ja nah dran. Hier eingemeindet der Berliner mal wieder, schamlos. Ja, und vier gewinnt aus Braunschweig. Was macht denn Braunschweig da? Ja, weiß ich auch nicht. Also ich bin ja dann nach Braunschweig gezogen und spiele da jetzt stellvertretend irgendwie mit. Eigentlich macht es keinen Sinn. Aber nein, der Berliner Impro-Marathon ist offen. Du darfst auch aus Italien kommen oder aus Frankreich. Dann darfst du auch aus Braunschweig mitspielen. Alles gut. Nein, aber du bist ja seit Jahren auch im Orga-Team und die arbeiten, dürfen auch mitspielen. Von daher ist das völlig in Ordnung. Ich finde das gut. Vier gewinnt. Aber du gewinnst zu viert alleine oder hast du noch einen Kollegen dabei? Da bin ich noch nicht ganz sicher. Also letztes Jahr war ja auch unser Musiker dabei und das könnte sein, dass das auch wieder so ist. Aber Das entscheidet sich noch. Der gute Matthias, der lebt ja davon. Und wenn da noch ein Business-Gig ist, dann, tja, wird das wohl dann das sein. Es gibt da so Sachen, die sind so gut bezahlt, dass man die nicht abschlagen kann. Ja, ja, wem sagst du das? Mhm. Die freie Szene ist eben auch ihren Notwendigkeiten unterworfen. Hast du ein Highlight für den kürzesten BIM der Welt? Na, also es gibt ja, glaube ich, erstmal so zwei große Strecken. Das gibt so ein großes Matchformat. Wir haben also ganz lange da ein durchgehendes Match gespielt. Jetzt ist es also ein Maestro, der in vielen Teilmaestros ausgespielt wird, die dann sich zu einem Halbfinale und Finale summieren. Das ist mit Sicherheit toll. Also es hat letztes Jahr Spaß gemacht und ich denke, es wird auch dieses Jahr wieder Spaß machen. Ja, da ist auf jeden Fall das große Match. Das ist irgendwie so, da sind wir auch wie die Gorillas. Wir haben auch eine Games-Strecke, wo es gamed. Aber wie ich finde, der Marathon bringt immer die Möglichkeit, mal so Sachen zu spielen, die man sonst eigentlich nicht machen würde. Also so völlig abstruses Zeug. Das ist sehr schön. Also das ist wirklich herausfordernd für alle und für die Spieler und für die Moderatorin. Wir haben da noch den nächsten größeren Track. Das sind unsere Genres. Also es werden da komplett mit gemischten Ensembles neue Genres entwickelt und dann gespielt. Und da sind in dem Jahr auch irgendwie ein paar ganz hübsche Sachen dabei. Also da gibt's einmal Ausweglos, inspiriert von Breaking Bad und Joker. Da sind also die Frage, was treibt einen Menschen dazu, furchtbare Dinge zu tun? Was sind, also wie widrig müssten Umstände sein, damit eben der letzte Funken Hoffnung stirbt und so eine Sachen passieren. Also so ein klassischer Underdog zum Antihelden, die Wandlung zum Bösen, durchaus sehr spannend, denke ich, weil es ja auch natürlich sehr, sehr starke Film- bzw. Serienvorlagen sind. Ja. Aber das ist ja genau der richtige Ort, um sowas mal dann im Spätprogramm auszuprobieren. Genau. In gewisser Weise finde ich, da angelehnt ist noch ein zweites dunkles Format, nämlich die Unterwelt, schrille Schurken und dunkle Gassen, wo es also auch eher um die Welt der so Superhelden geht, aber nicht welche, die Superheldenfähigkeiten haben. Also sowas wie der Joker ist da, glaube ich, so genau sowas zu sehen. Und da geht's, glaube ich, tatsächlich eher um den Ausgang der extremen Charakter und was die dann dazu machen. Ja. Also währenddessen Breaking Bad eben die Entwicklung hin zum Bösen ist, ist es hier die Entwicklung schon da und dann folgt daraus sozusagen die Konsequenzen. Ja. Gibt es auch positive Genres oder sind wir dieses Jahr? Ja, es gibt die Lagerfeuergeschichten. Fünf Freunde sitzen am Lagerfeuer und kramen in Erinnerungen mit Klampfe und Glühwein. Oder auch nicht, weiß ich nicht. Wird sicherlich eher heiter, vermute ich. Dann gibt es die Bank. Die Bank, da sehen wir also an einem Ort im Park eine Bank und schauen der 24 Stunden zu, was da so passiert. Das ist also in der Idee vielleicht eher Richtung Kammerspiel, obwohl es natürlich mit sehr viel Personen ist und nur einem festen Ort. Und draußen. Und draußen. Genau. Aber ich dachte zuerst auch, als ich das las mit dem Genre, die Bank, es wird so eine Bad Bang Story, aber es ist eher wie Lagerfeuer, da hast du recht. Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es da auch Interaktionen. Genau. Also das wird sicherlich da eine bunte Mischung sein. Es gibt noch ein tatsächliches, klassischeres Kammerspielformat, das Fest, wo in einer Familienfeier wir so nach und nach da in das Gewirr der Familien- und Freundeskreise so eindringen. Das lehnt sich an den Doc-Film an, das Fest. Richtig? Das weiß ich nicht zu 100%. Würde sich ja irgendwie so ein bisschen anbieten. Also das gab ja den, wie hieß er, Winterbottom? Weiß nicht. Genau, also jedenfalls der erste Dogma-Film war das ja, der da rauskam. Und auch hier gibt's auf jeden Fall sowas, dass es keine Schnitte, keine Sachen außerhalb der realen Gegenstände, die da sind, benutzt werden dürfen. Und dass es also wahrscheinlich eher Richtung Drama sich entwickeln wird. Ja, dann haben wir ein Format Impro im Dunkeln. Da ist die Idee, dass es immersiv wird. Also in einem abgedunkelten Kino werden sich die Spieler unter das Publikum mischen und aus der Position heraus anfangen zu improvisieren. Da schauen wir mal. Also es ist mal so ganz andere Art, also nicht in dem Falle ein Genre, sondern mehr so ein Setting. Ja. Klingt auf jeden Fall spannend, ne? Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und das letzte Genre ist Reboot. Da wird von einem bekannten Schauspieler oder einer bekannten Schauspielerin der erste Film, den sie oder er jemals gedreht hat, frei improvisiert. Da wird also irgendwie der Titel ergoogelt und dann schauen wir mal, was für eine schlimme Jugendsünde da möglicherweise dahinter steckte. Ja, ist auf jeden Fall wieder eine große Bandbreite an Genres und wie in jedem Jahr wird es da Leute geben, die sich dann auf die Genrebühne setzen und sich da ganz viel anschauen werden. Das ist auch empfehlenswert. Also da kann man eher langformigen Geschichten beim Entstehen und sich entwickeln zugucken. Immer so 50 Minuten im Schnitt. Das ist, glaube ich, ganz spannend für Leute, die ja eher, das kann man nicht, was ist denn das Gegenteil von kurzweilig? Ist das dann langweiliges Impro-Theater? Nein, für längeres, für Storytelling-Impro-Theater sehen. Genau. Das wollte ich schon langweilig sagen, aber das ist es meistens nicht. Nee, also das kommt auch vor, aber selten. Und das ist ja auch wieder der Vorteil von 5 Bühnen gleichzeitig. Wenn es denn nicht aushaltbar ist, kann man wechseln. Und finde das auch nicht schlimm. Also das darf man ruhig machen. Also gar keine Frage. Es muss einem nicht alles gefallen. Vor allem nicht in so einem Festival, wo es eben auch Experimente und Versuche von anderem oder etwas Ungewöhnlichem gibt. Das ist schon ganz gut. Ja. Es ist ja auch so, dass die Erwartungen entstehen ja im Kopf beim Lesen der Beschreibungstexte. Aber das ist ja auch relativ schwierig, so eine Sache zu beschreiben. Das muss die Erwartung nicht zwingend treffen. Das, glaube ich, gilt für alle Sachen. Man macht sich zwar irgendwie Ideen, was da so sein könnte, aber es wird wahrscheinlich doch was ganz, ganz anderes dann passieren. Und das Loslassen, sich drauf einlassen, das ist ja auch ein Teil dieses spannenden Prozesses. Ja, und nebenbei wird es noch andere Sachen geben, andere Bühnen mit anderen Shows, mit anderen Formaten, also genau, also mit Sicherheit wird es ein Musical geben, mit Sicherheit wird es eine Sprachshow geben, Babel, also wo jeder in seiner ersten Sprache improvisiert und man eben sich trotzdem versteht. Und es wird Open Stages geben, man wird die Möglichkeit haben, auch vielleicht mal mitzuspielen, das auch in verschiedenen Sprachen. Also das Programm steht noch nicht hundertprozentig, aber es kommt jetzt die nächsten Tage und da kann man sich schon mal seinen Abendplan gestalten, schon mal anfangen, Linien zu ziehen, wenn man tatsächlich die 9 Stunden dabei sein möchte. Ja, das sich aber durchaus lohnt. Und es gibt sie ja tatsächlich die fleißigen Marathonschauer, die kommen um 18 Uhr und gehen um 4 oder um 5. Ja, also nach wie vor haben wir 4 durchspielende SpielerInnen und einen durchschauenden Zuschauer, die bisher alle 7 Marathons vollständig bewältigt haben. Und es spricht auch nichts dagegen, dass das so bleibt, dass da immer noch diese Serien aufrechterhalten werden. Und in den letzten Jahren war es auch noch nachts sehr, sehr voll auf der Hauptbühne. Also das Publikum wird dann auch so weit in Bann gezogen, dass es bleibt und bis zum Ende alles erhaschen will, was es da so gibt. Und wir schauen auch, dass wir wieder mit der Versorgungslage und Bier und Wurst und was auch immer der geneigte Zuschauer über die Zeit braucht, am Start sind, sodass da keiner hungert oder darben muss. Also nicht nur für die geistigen Genüsse, auch für die körperlichen wird gesorgt sein. Ja, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Die Zeit schwindet und wenn wir noch einen kleinen Ausblick machen wollen, das haben wir ja gerade getan, also die Sendung bestand ja tatsächlich eigentlich nur aus Ausblick, aber ich freue mich auf jeden Fall auf den Marathon. Ich bin ja auch tatsächlich das 8. Mal dabei. Also, weiß nicht, zähle ich als durchspielender Spieler? Du, doch. Doch? Ah, okay. Also wir beide zählen als durchspielende Spieler. Um dann noch zu sagen, ist es dann noch Susanne van Dijk, auch vom Theater ohne Probe. Und Marc von den Improvisionären. Und ja, dann gibt es natürlich noch den durchorganisierenden Marathon-Menschen Nils, den theatralen Leiter der Brotfabrik. Ja. Der leider wahrscheinlich die wenigsten Shows von allen gesehen hat oder teilgenommen. Also ich glaube, er hat in all den Jahren vielleicht mal in so, wenn er 2 Stunden irgendwie gespieltes Impro gesehen hat, ist es wahrscheinlich sehr viel. Aber so ist das, wenn man so Veranstaltungen macht und er steht dann immer und kümmert sich im Einlass um die Verteilung der Leute und so weiter. Also er hat rein künstlerisch immer recht wenig von dem Marathon. Ja. Und der durchschauende Fan heißt Sören. Ja, so, Sören. Jetzt wisst ihr das auch. Dich. Wir kennen die dann schon mit Namen. So weit ist das. Genau. Gut, dann sehen wir uns hoffentlich alle am 28. März, 18 Uhr zur Eröffnung vom Marathon. Man kann auch gern später kommen, aber es lohnt sich auch schon am Anfang dabei zu sein. Und vielleicht nicht so lange zu bleiben. Das ist auch eine Möglichkeit. Gut, das ist der März. Das wird ein Festival. Monat in Berlin, zumindest was absolut das improvisierte freie Theater betrifft. Ja, so, was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Ja, gucken wir mal noch bei den anderen drauf. Also, ich gebe mal sozusagen Hinweise für 2 Sachen, an denen ich gerne selber auch teilnehmen möchte. Deswegen ist das so, kann ich dahinter stehen. Zum einen, ich würde gerne in den Friedrichstadtpalast gehen und habe dafür auch schon Karten. Ich weiß gar nicht, was da der Stand ist. Es gibt eine ja sehr spannende, wie ich finde, Show oder ein Theaterstück von René Polisch mit Fabian Hindrichs. Glaube an die Möglichkeiten der Veränderbarkeit der Welt. Nein, der völligen Erneuerung der Welt. Ich wusste, ich würde es falsch machen. Und das ist viel besprochen worden. Und tatsächlich freie Szene, weil der Friedrichstadtpalast eigentlich keine Unterstützung bekommt und auch diese Geschichte sozusagen jetzt nicht irgendwie gefördert ist, sondern der Leiter vom Friedrichstadtpalast hat die Frage bekommen, ob er was er sagen würde, wenn René Polisch da ein Theaterstück macht und er fand es toll und so kam das zustande. Und Theater im Friedrichstadtpalast, wer da mal war, das ist ja ein Riesensaal mit fast 2200, glaube ich, Sitzen. Das ist was Besonderes und ich freue mich da sehr drauf. Ich habe schon sehr viel Gutes gehört. Deswegen, wer da noch Restkarten bekommt, kann man sehr empfehlen. Ja, ich habe halt leider das Problem des Friedrichstadtpalastes, dass ich als großer Mensch da unglaublich schlecht sitze. Ja. Das ist einfach für Leute, die über 1,80 sind, nicht gemacht. Deswegen, ich kann da auch nicht zur Berlinale hingehen, so, das ist da immer eine Qual. Ich hoffe, dass du das in Kauf nimmst. Natürlich tue ich das. Ja, ich würde darauf hinweisen auf Feind, das Festival Internationale Neue Dramatik, Gegenbild und Gegenmacht in der Schaubühne. Und das ist vom 11. bis 22. März. Und da sind sehr, sehr viele Leute, ich glaube 11 Leute aus 8 Ländern. Und alle Stücke sind noch nie in Berlin gewesen und ein Großteil der zu sehenden Leute hat auch noch nie irgendwas auf einer Berliner Bühne überhaupt gezeigt. Und da sind also von Arbeiten aus Spanien, Frankreich bis hin nach Thailand Sachen zu sehen. Zweimal was aus Russland, auch von einem Kirill Serebennikov, der jahrelang Hausarrest in Russland hatte und trotzdem weiter Regie geführt hat, trotz Hausarrest, und zeigt die Erfahrungen, die er da gemacht hat. Also da sind unglaublich spannende Sachen, finde ich, bei. Das ist also das Feind-Festival. Ja, und ich habe noch eine Sache, weil ich das auch gerne sehen wollen würde, wäre im Chamäleon-Theater. Ich gucke ja sehr gerne einen neuen Zirkus. Le Coup ist die neueste Produktion im Chamäleon. It's a Fight Night at the Circus. Und zwar das von den Machern von Scotch und Soda. Das habe ich damals auch gesehen, mochte das auch sehr. Und bin mal gespannt, wie das ist. Ich finde, der neue Zirkus ist immer zu Unrecht ein bisschen so unterm Radar. Und wir haben mit dem Chamäleon tatsächlich einen ganz tollen Ort dafür, der ganz tolles, dass er einen neuen Zirkus zeigt. Und deswegen, ja, schaut doch mal bei Le Coup. Da gehen jetzt die Vorstellungen los. Also die Vorpremiere ist durch und ich hoffe, dass ich das auch vielleicht im März noch sehen kann. Ich schau mal, wie das wird. Aber es klingt auf jeden Fall spannend, vor allem als Fight Night, ein Boxring im Zirkus, und wenn es da schon so physikalisch zugeht, dann ist natürlich da der neue Zirkus mit Trapez, Strapaten, Hairhanging, Hand-on-Hand-Akrobatik, Jonglage und so weiter. Und Jonglage mit Bowlingkugeln und so weiter. Also klingt alles sehr spannend und ich finde auch, der neue Zirkus entwickelt sich immer mehr auch erzählerisch. Also ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ne? Bluegrass Band, wenn ich das richtig gesehen habe, ist dabei. Ja. Also aber Spektakel. Ich find, also man muss ja mal vielleicht nochmal das Thema neuer Zirkus bedeutet, dass es eben nicht nur diese einzelnen Nummern gibt, sondern dass das alles eingebettet ist in eine Gesamtgeschichte und da eine Gesamtgeschichte auch erzählt wird. Und das Ganze im neuer Zirkus ganz klar auch ohne Tiere. Also es ist tolle Akrobatik, Theater, Musik. Ja, das Beste, was der Zirkus zu bieten hat. Ja, das finde ich, klingt auch spannend. Überlege ich auch, ob ich da mal hingehe. Und ja, dann haben wir es, oder? Ja, die Zeit ist durch. Unsere Zeit ist um, aber wir kommen wieder, oder, Marco? Genau. Beim nächsten Herzblutfreie Szene, das wird wie immer am ersten Dienstag des Monats um 18 Uhr sein. Und dann schaltet eure Endgeräte dafür wieder ein. Oder so. Wunderbar. Danke dir, Marco. Wir sehen uns zum Marathon. Genau. Dann bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.